What is in our life? There's so much in our life. Was gibt es da in unserem Leben? Es gibt so viele Dinge in unserem Leben. Nobody knows. Dinge, die niemand weiß. Baggage, boxes. All diese Lasten, all diese Schachteln. That are burdens that we carry. All diese Lasten, mit denen, die wir mit uns rumschleppen. Jesus said, "Come unto me, all you that are heavy burdened." Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr beladen seid. I will give you rest. Ich werde euch Ruhe geben. Learn of me. Lernt von mir. For I am meek and humble of heart. Denn ich bin sanft und demütig von Herzen. And he makes this promise. Und dann macht er dieses Versprechen. You will find rest for your soul. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. I could stand here today and tell you my testimony. Ich könnte mich jetzt hier hinstellen und mein Zeugnis erzählen. My father being a prisoner of war in Korea. Wie mein Vater ein Kriegsgefangener war in Korea. And how he abused us. Wie er dann später uns missbraucht hat. And how it scarred my soul. Und wie es einfach Verletzungen meiner Seele zugefügt hat. And how Jesus changed my life. Aber wie Jesus mein Leben verwandelt hat. But today I'm not going to tell you my story. Aber heute werde ich nicht meine Geschichte erzählen. I want you to hear the story of someone else. Ich möchte, dass ihr zuhört und die Geschichte von jemand anderem hört. Someone who's a very dear friend of mine. Jemand, der ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. A very active member of this church. Und auch ein sehr aktives Mitglied hier in der Gemeinde. I want you to hear the story of his mom. Ich möchte einfach, dass ihr die Geschichte von seiner Mutter hört. And a little bit of his story. Und ein bisschen Geschichte auch. Now, he could take probably 5, 6, 7 hours to tell the story. Wahrscheinlich könnte er 5, 6 Stunden dafür verbringen, diese Geschichten zu erzählen. And I've asked him to condense us a little version of it in about 12 minutes. Und ich habe ihn einfach gebeten, dass er das verdichtet auf vielleicht 12 Minuten. Okay, let's have Rob Soprano come up. Rob Soprano wird sprechen. Good morning, beautiful church. Also guten Morgen, wunderschöne Gemeinde. I'm going to tell you a story about my mom. Ich werde euch jetzt die Geschichte von meiner Mutter erzählen. Her name is Wendy Soprano. Ihr Name ist Wendy Soprano. And she also carries many burdens. Und sie hat auch sehr viele Lasten mit sich herumhergeschleppt. When she was a kid. Als sie ein junges Kind war. Well, first she was born in a military prison on a military base. Also sie wurde in einem Militärgefängnis in einer Garnison geboren. In Kansas. In Kansas. And when she was a kid, right from the beginning, they called her Spat. That was her nickname. Also direkt nach ihrer Geburt nannten sie Spat. Spat, yeah, it means someone who likes to fight and argue. Also das ist eine Person, die immer kämpfen mag und irgendwo in Streitgespräche sich verwickelt. And this is still her character throughout life. She's a fighter. Ah, das ist immer noch eine Charakteristik, ein Merkmal ihres Lebens. Sie ist eine Kämpferin. She's a very strong woman. Eine sehr starke Frau. She's a colonel in the US Army. Sie ist auch ein Hauptmann in der US Army. And so right from the beginning she was born into a military family. Und sie wurde direkt hineingeboren in eine Militärfamilie. My grandfather, her father was a very powerful man. Ihr Vater, mein Großvater war ein sehr starker Mann, ein mächtiger Mann. A general in the army. Er war ein General in der Armee. He won Silver Star in Normandy Beach. Oh, er hat eine spezielle Kriegsauszeichnung gewonnen bei der Invasion in der Normandie. And unfortunately he was also a drunk. Aber unglücklicherweise war auch jemand, der sehr viel trank. And when he was in a bad mood the whole day. Und wenn er da irgendwie schlechte Laune hatte und das war eigentlich den ganzen Tag. But when he would drink, he would start to mellow out. Aber wenn er da trank, dann fing er an irgendwie so ruhiger zu werden. Relax, yeah. Until he started to get drunk. Und bis er dann getrunken hatte. And then he would beat my grandmother. Und dann wird er anfangen, an die Großmutter zu schlagen. And my mother would step in between, and then he would beat my mother. Und meine Mutter würde sich dazwischen werfen, aber dann würde sie geschlagen werden. He never beat the boys, only the women. Er hat nie die Jungs geschlagen, nur die Frauen. And this is something my mother will carry with her for the rest of her life. Und das ist etwas, was passierte, was meine Mutter dann aber ihr ganzes Leben eigentlich mit sich rumschleppte. She's still burdened by this to this day. Und bis zum heutigen Tag ist sie in einer gewissen Weise damit belastet. So my grandfather insisted that all his children be in the military. Mein Großvater hat darauf bestanden, dass alle Kinder, also auch dem Militär beitreten. And my mother was happy to join the military and get out of the house. Und meine Mutter war froh darüber, weil es eine Möglichkeit darstellte, einfach aus dem Haus zu kommen. So she joined the army and she went to Vietnam. So ging sie in die Armee und so kam sie auch nach Vietnam. And in Vietnam, since she's a nurse, she saw incredible things. Und in Vietnam sah sie einfach unfassbare Dinge, weil sie eine Krankenschwester war. She would go into the helicopter and go onto the battlefield and pick up the wounded soldiers. Sie war eine Krankenschwester im Krieg, das heißt, sie fuhr mit dem Helikopter mit und musste dort die Verwundeten aufklauben. And bring them back and do surgery on them in the base camp. Sie zurückbringen in das Base Camp, um dort vielleicht Operationen an ihnen vorzunehmen. She tells me she can still remember the screams of cutting off men's legs without anesthesia. Sie sagt, sie kann sich immer noch erinnern an die unglaublichen Schreie, die das auslöste, wenn Männer zum Beispiel mit Gliedmaßen verloren und das ohne Anästhesie. And she told me the only way she was able to get through it. Und sie sagt, die einzige Möglichkeit, dass sie da irgendwie durchkommen konnte, war, was that she fell in love with a very good-looking, nice guy. Dass sie sich verliebte mit einem sehr in einen sehr gut aussehenden Mann. This gave her hope in the middle of war. Und irgendwie konnte sie daraus Hoffnung schöpfen inmitten dieses Krieges. And he was a pilot and he would fly on very dangerous missions. Er war ein Pilot und er flog auf sehr gefährliche Missionen, Kriegseinsätze. And they decided to marry. Und sie entschieden sich zu heiraten. So they were engaged. So waren sie verlobt. And one day he had to go on a very, very high risk mission. Eines Tages wurde er auf eine sehr risikoreiche, lebensgefährliche Mission geschickt. And she argued, I'm going with you. Und sie sagte nur, ich werde mit dir gehen. And he argued, no, you're not. Und er sagt, nein, du wirst nicht mitgehen. I thank God that he won this argument because she didn't go. Und ich kann nur Gott dafür danken, dass er diesen Streit darüber gewann und sie nicht ging. And as he took off in the helicopter, he was shot down by anti-aircraft. Und während er da praktisch startete mit dem Helikopter, wurde er abgeschossen von einem anderen Flugzeug. My mother watched him die. Und meine Mutter konnte zusehen, wie er starb. So then she came home after that. Danach kam sie wieder nach Hause. And she fell in love again a few years later. Und ein paar Jahre später hat sie sich wieder verliebt. With another man who in the beginning it seemed all wonderful. Und wieder ein Mann, wo es am Anfang einfach wunderbar ausschaute. But he was also a drunk. Aber er war auch ein Trinker. And he also beat my mother. Und er schlug sie auch. So the combination of this, her father, Vietnam losing her fiance and her first husband beating her. Also diese ganze Kombination, ihr Vater, der ein Trinker war, dann die Situation, alles, was sie in Vietnam erlebt hat, ihren Verlobten zu verlieren und dann praktisch diesen Mann, der wieder ein Trinker war. She was very burdened and she was at a point where she almost took her life. Also das hat sie total belastet und das führt sie fast zu dem Punkt, wo sie sich beinahe das Leben genommen hätte. But in that time Christ rescued her. Aber in diesem Moment hat Christus sie gerettet. And she became to know the love of Christ. Und sie hat die Liebe Christi kennengelernt. And God started to heal her from her wounds. Und Gott hat begonnen, sie einfach zu heilen von ihren Wunden. And so she joined a church. Und so trat sie der Gemeinde bei oder kam in die Gemeinde. And she met my father, who's a pastor. So traf sie dort meinen Vater, der bereits ein Pastor war. And my father treated her like a princess. Und mein Vater hat sie behandelt wie eine Prinzessin. He romanced her. Er hat also wirklich eine ganz tiefe Romanze mit ihr gehabt. And when I was growing up, you have to understand the difference between my parents. Und als ich, also für mein Aufwachsen, müsste verstehen die Unterschiede zwischen meinen Eltern. If we watched a comedy, a movie. Also wenn wir irgendwie vielleicht eine Komödie uns angeschaut hatten. And the film had a little bit over the line comedy, you mean a little bit. Und wenn da das vielleicht in dem Komödie so ein bisschen zu weit gegangen ist. My mother would laugh hysterically. Also meine Mutter würde ganz hysterisch lachen drüber. She loves sick humor, you know. She's. Also sie mag einfach auch, wenn es mal ein bisschen kranker Humor ist. Scheinbar. My dad would leave the room. Also mein Vater würde einfach aus dem Raum gehen. But when it came to spiritual things, when I would get in trouble. Aber wenn es da um geistliche Dinge ging, wenn ich vielleicht irgendwo in Schwierigkeiten geriet. My dad would say, that wasn't so smart. Now you got to pay the consequences. Mein Vater würde sagen, na, das war nicht so intelligent. Jetzt musst du da durch. My mother would say, no, I expect better of you. Und meine Mutter würde sagen, nein, ich habe eine höhere Erwartung an dich. And she would punish me. Und sie würde einfach mich dann züchtigen. And so she became a little bit the law in my life and my dad was grace. Und so war das irgendwie, dass meine Mutter gewissermaßen für mich das Gesetz darstellte in meinem Leben und mein Vater die Gnade. So then my parents had me, you know, after they met. Und ja, meine Eltern, also er wurde geboren, ja. And I'm sure I was my mother's biggest challenge. Und ich bin sicher, dass ich einfach die größte Herausforderung für meine Mutter war. Until about 14, I was winning Christian character awards everywhere I went, at camps and everything. Also bis ich da so 14 war, konnte ich überall, wo ich hinkam, so besondere Belobigungen bekommen für meinen christlichen Charakter, den ich da zeigte. But at about 15, I raised hell. I caused also mit 15, da brach die Hölle los in meinem Leben. I was so rebellious and ich habe dann so rebelliert, I wouldn't listen to a word my parents said. Als würde nicht einem Wort meiner Eltern zuhören. I thought, I'm grown up, I'll do whatever I want. Ich habe gesagt, ich wachse jetzt auf, ich werde erwachsen, ich werde tun, was ich will. And I started partying a lot. Also ich habe angefangen, so auf Feste zu gehen, auf Partys. Drinking and hanging out with the wrong friends. Zu trinken, dann auch mich mit den falschen Leuten zu umgeben. I ended up in jail a few times. Bin einige Mal dann auch gefangen genommen worden, muss ins Gefängnis. And my mother would pick me up from jail and she would just be so broken, crying. Und meine Mutter würde mich dann abholen vom Gefängnis und sie war dabei aber so gebrochen. This hurt her more than being beaten, than her fiance dying. She wanted me to go the right way and when I didn't, this crushed her. Und das hat sie mehr verletzt, als ihren Verlobten zu verlieren. Sie wollte einfach, dass ich den richtigen Weg gehe und das hat sie total zerschmettert, einfach mich so zu sehen. And so she made my punishment no friends, not allowed to leave the house, I'm not allowed to see these five friends who I considered my brothers. Und so legt mir diese Strafe aus, dass ich Hausarrest hatte und meine Freunde, die ich als meine Brüder betrachtete, nicht mehr sehen durfte. But of course I didn't listen. Natürlich habe ich da nicht drauf das beachtet. She said, you're not going out tonight. Sie sagte nur, du gehst heute Abend nicht raus. I said, yes, I am. Ich sagte nur, nein, das werde ich tun. She said, you're not taking the car. Du wirst das Auto nicht nehmen. I said, yes, I am. Ich sagte, oh doch, ich werde das Auto nehmen. She said, I took the license plates off the car. Sie sagte, ich habe die Nummernschilder abmontiert. I said, I'll take my bike. Und ich sagte, ich werde das Fahrrad nehmen. She chained my bike to the wall. Sie hat mein Fahrrad angekettet. Chained, okay. I walked. Dann habe ich gesagt, ist mir egal, ich gehe. When I walked, she called the police and had them bring me home. Als ich gegangen bin, hat sie die Polizei angerufen, um mich nach Hause zu bringen. There was nothing I could do. She's a tough woman. Also da gab es nichts, was ich tun konnte, weil sie ist wirklich eine starke und eine harte Frau. So I had this strategy. I'd have my friends pick me up in their fastest car. Ich hatte eine Strategie, praktisch meine Freunde hatten in ihrem schnellsten Auto praktisch mich einfach abgeholt. I thought it was perfect, right? Ich habe mir gedacht, so ist perfekt, so machen wir das. But she was watching me and they pulled up out front. Aber sie hat genau zugeschaut und da fuhren sie einfach in unseren Vorgarten. I ran out the front door, jumped in the car, said go go go go. Ich rannte aus dem Auto praktisch rein ins Auto und habe gesagt, ab die Post, los. I thought, great, we did it. Ich habe gedacht, ha, wir haben es geschafft. I turned around and my mom's in a Mercedes right behind us. Ich habe mich umgedreht und meine Mutter war im Mercedes direkt hinter uns und sie hat uns da einfach eingeholt. So I moved out of the house at about 17. Also mit 17 bin ich aus dem Haus ausgezogen. Because I was just breaking her heart and she couldn't watch it anymore. Und es war einfach so, dass sie das Herz zerbrach und sie konnte nicht mehr zuschauen. My father asked me to leave. Mein Vater, er bat mich, dass ich einfach gehe. And I just didn't care. I was bitter against her. We had had so many fights that I thought, I don't care what she thinks of me. Es war mir einfach egal. Ich war einfach verbittert. Wir hatten so viele Kämpfe miteinander, dass ich einfach gedacht habe, es ist schon völlig egal, was sie über mich denkt. Until one day she got very sick. Bis eines Tages sie sehr krank wurde. She got breast cancer. Sie hatte Brustkrebs. Then it took over her lymph nodes. Dann ist das in die Lymphknoten übergegangen. And then it ended finally in cervical cancer. Und schließlich war es Gebärmutterkrebs. So she had cancer three times in her life. Und dreimal hatte sie so Krebs in ihrem Leben. Do you know what it's like to watch your mother without hair throwing up in the toilet? Wisst ihr, wie das ist, wenn du deine Mutter siehst, die ganzen Haare sind ausgefallen und sie übergibt sich permanent einfach in der Toilette? This broke my bitterness. Das hat meine Bitterkeit zerbrochen. I think it was the only thing that could have. Und ich denke, das war das Einzige, was es überhaupt ermöglichen konnte. So I made a deal with God. I know you shouldn't make deals with God, but I did. Ich habe dann da eine Abmachung mit Gott getroffen. Ich weiß, eigentlich sollte man das nicht tun, aber das war damals die einzige Möglichkeit. I was so desperate. The doctor said she's not going to make it more than 2 years. Ich war so verzweifelt und der Arzt sagt nur, sie wird keine 3 Jahre mehr überleben. The doctor said she's so stressed out because of you. Und der Arzt sagte mir, sie hat diesen Stress wegen dir. I think you should keep your distance from her. Du solltest fern von ihr bleiben. And so I made this deal with God. If you heal my mother, I'll follow you the rest of my days. Also habe ich diese Entscheidung getroffen und gesagt, Gott, wenn du meine Mutter packst, wenn du die heilst, ich werde dir folgen für den Rest meines Lebens. I don't know why God healed her, but God healed her. Ich weiß nicht, warum Gott das tat, aber Gott hat sie geheilt. The doctor said it's a miracle. She will live. Die Ärzte sagten nur, es ist ein Wunder und sie wird leben. The cancer is dormant. Also der Krebs ist weg. And God has a plan for everything, you know? Gott hat einen Plan für alles. I don't know why he put her through all these burdens, but she has these burdens and she uses them as a ministry to other people. Ich weiß nicht, warum sie da all diese Dinge durchmachen musste, aber sie hat diese Dinge, diese Lasten in ihrem Leben und sie sind eigentlich ein Dienst für andere Leute. I asked her, when Pastor Rob asked me to share, I said, Mom, why didn't you ever give up on me, you know? Und ich fragte meine Mutter, warum hast du eigentlich nicht aufgegeben? And she wrote me this. Und sie hat mir das geschrieben. How could I have given you up? Wie hätte ich dich aufgeben können? This is biblical. Das ist einfach nur biblisch, was ich tue. So many times God said he would give the Jews up because of their idolatry, but then so oft hat Gott gesagt, er wird einfach die Juden verlassen, sie im Stich lassen wegen ihres Götzendienstes, aber dann he would repent and say I can't give you up. Würde es bereuen und sagen, ich kann nicht aufgeben. Ich kann dich nicht aufgeben. This is God's heart that he gives mothers. Das ist das Herz, was er den Müttern gibt. It is his heart. Es ist Gottes Herz. The love is all consuming. Diese Liebe, sie verzehrt alles. The mother would lift the car off the baby. Die Mutter würde praktisch, wenn es sein muss, das Auto von einem Kind wegheben, wenn es notwendig wäre. Throw herself in front of a moving train. Würde sich vor einen Zug werfen, wenn es notwendig wäre. She will fight Satan to her own harm. Würde Satan einfach bekämpfen, selbst wenn sie dabei Schaden erleiden müsste. She will take on a 6-foot man. She will drive around all night hunting for the whereabouts of her son. Sie würde es auch aufnehmen mit einem riesigen Mann und ihn bekämpfen. Oder sie würde die ganze Nacht praktisch verbringen, um ihren Sohn zu finden. Is he okay? Geht's ihm gut, denkt sie nur. She will bring him home. Sie wird ihn nach Hause bringen. God's love for that God gives a mother is unconditional. Die Liebe, die Gott einer Mutter für andere gibt, and she ist says, bedingungslos. Prayer is her best and only effective weapon. Gebet ist ihre beste, aber auch die einzige wirklich wirksame Waffe, die sie hat. So I just want to encourage you today if you have a child who's lost. Also möchte ich einfach ermutigen, wenn ihr ein Kind habt, was verloren ist. Don't stop praying for him. Hört nicht auf, für dieses Kind zu beten. And trust that God will bring him home. Und vertraut darauf, dass Gott dieses Kind nach Hause bringt. Amen. Danke. When I asked Rob to share, because I know the story of his mom. Als ich Rob fragte, über seine Geschichte weiterzugeben, weil ich ja die Geschichte seiner Mutter auch kenne. Said, what do you want me to say? Er fragte nur, was soll ich da sagen? I said, I don't know, just make him cry. Ich sagte nur, komm, red einfach was und bring sie zum Weinen. And he made me cry. That's supposed to make me cry. Und es hat mich zu Tränen gebracht. And, amazing, isn't it? Es ist eine erstaunliche Geschichte. Rob would not be here today if Christ had not come into a mother's life. Rob wäre nicht hier, wäre Christus nicht in das Leben seiner Mutter eingezogen. I would not be here today. Und ich würde nicht hier sein, if Christ had not come into my life. Wenn Christus nicht in mein Leben gekommen wäre. So, if you're a mom today and you're here, und wenn du eine Mutter bist und or anyone and you're du bist here, hier oder wer auch immer, wenn du einfach hier gekommen bist, maybe you brought your mother here today. Vielleicht hast du eine Mutter mitgebracht. I'd like to pray for you. Ich möchte einfach für dich beten. I'd like to pray that you would experience freedom in your life. Ich möchte für dich beten, auf dass du einfach echte Freiheit, diese Freiheit in deinem Leben erleben joy kannst. Joy and peace, they are the children of freedom. Freude und Frieden sind einfach die Kinder auch der Freiheit. But what brings freedom? Aber was bringt Freiheit? There's only one thing. Da gibt es nur eines. It's forgiveness. Es ist Vergebung. Oftentimes we speak about forgiving somebody. Also oftmals sprechen wir darüber, jemanden zu vergeben. The most difficult thing is to forgive yourself. Das Schwierigste ist aber, dir selbst zu vergeben. Maybe you're here today and vielleicht bist du heute hier. And you feel like, boy, I wish I had been a mother like that. Und du denkst dir, oh, wenn ich vielleicht eine Mutter wie diese hätte. You know, I had a really great mother. Ich hatte eine großartige Mutter. And she'll win an award one day. Und eines Tages wird sie einfach eine ganz große Belohnung gewinnen. My nose is still running from his testimony. Die Nase läuft noch von diesem Zeugnis. I have a great mother. Ich habe einfach eine ganz großartige Mutter. But she drives me absolutely crazy. Aber manchmal macht sie mich absolut I verrückt. I can't spend 3 days at her house before I want to pull my hair out. Also 3 Tage bei ihr zu Hause, dann fange ich an, mir die Haare zu raufen. somehow I don't understand it, like great mothers drive you crazy. You know? Also irgendwie verstehe ich das nicht. Großartige Mütter, sie können dich also auch irgendwie verrückt machen. You know, I come home and she says, Robert, lay down. Ich komme nach Hause, sie sagt, Robert, leg dich doch nieder. What am I, a dog? Also, kleinen Moment. Bin ich jetzt ein Hund? Go take a nap. Komm, leg dich schlafen. I'm not tired. Ich bin gar nicht I müde. Said, go take a nap. Setz dich hin oder leg dich gleich schlafen am besten. We're gonna eat in 15 minutes. In 15 Minuten werden wir essen. I'm not hungry. Mama, ich bin gar nicht hungrig. Ich bin auch nicht müde. I said, take a nap. Ich habe gesagt, leg dich ruhig then aus. You drive. You're too close to the side. Also hey, du bist zu nah jetzt an der Seitenlinie. You're going too fast. Zu schnell. I said, Mama, you want to drive? Mama, möchtest du fahren? And it's on and on and on. Und so geht es, so geht es, so geht But es. She's a great mom. Aber sie ist eine großartige great Mutter. Great moms drive you crazy. Eine großartige Mütter, sie können dich also auch ein bisschen verrückt machen. You know, moms, I was thinking about how moms are a lot like God. Und ich habe darüber nachgedacht, wie einfach Mütter ziemlich so wie Gott sind. Because God can do everything at the same time. Denn Gott kann alles zur selben Zeit machen. Like mothers are master multitaskers. Also, right? Mütter sind Meister im Multitasking. They know everything about you. Sie wissen alles über and dich. They can deal with every child at the same time. Und doch können sie praktisch mit jedem Kind praktisch sich abgeben zur selben Zeit. If you are bitter toward your mother today, wenn du vielleicht verbittert bist gegenüber deiner Mutter, I've been bitter toward my mother at times. Also ich war schon einige Male verbittert gegenüber meiner Mutter. Mostly toward my dad. Mehr gegenüber meinem Vater. But you know what? Aber wisst ihr was? They brought us into the world. Sie haben uns auf die Welt gebracht. If that's all they had done, that's enough. Wenn das alles wäre, was sie getan hätten, das wäre schon genug. Give your parents a break. Also gib deinen Eltern ein bisschen Ruhe und Pause. It's not easy, right? Manchmal ist es nicht so leicht. It's not easy. You don't know when my mother told me at 78 years old all the things she had been through that no one knew, not even my father. Stell dir das mal vor, meine Mutter im Alter von 78 Jahren. Da begann sie mir wirklich dann alle Dinge zu erzählen, die sie erlebt hat in ihrem Leben. Dinge, die nicht mal mein Vater wusste. Und ihr wisst gar nicht, wie wahr diese Geschichte ist, die die Aurora für uns da geschrieben und dann nachher dargestellt hat. In uns sind so viele verschiedene Schubladen und Kisten und Kästchen. Und Gott will uns Mercy und Vergebung senden, um unsere Seele zu reinigen. Und Gott möchte Barmherzigkeit und Vergebung da hineinsenden, um unsere Seele einfach aufzuräumen und zu reinigen. But you have to receive it. Aber es ist eine Sache, die man auch bewusst empfangen muss. And that's what I'd like to pray for. Und dafür möchte ich beten. Maybe you're here today and you're a Christian, vielleicht bist du heute hier und du bist Christ, but you're bitter toward your parents. Aber du bist verbittert gegenüber deinen Eltern. Maybe your father molested you. Vielleicht hat dein Vater dich missbraucht. Maybe your mother abandoned you. Vielleicht hat dich deine Mutter einfach verlassen. Maybe you don't even know who she is. Vielleicht weißt du nicht einmal, wer sie ist. You know what? Weißt One du was? Day, when they tell you the real story, eines Tages, wenn sie dir dann die ganze, die wahre Geschichte erzählen, you might have regrets about being bitter. Dann wirst du das bereuen, dass du bitter geworden bist. And when we get to heaven and see God, und wenn wir in den Himmel kommen, dann eines Tages Gott sehen, we will surely have regrets about any kind of bitterness. Even if it was justified. Wenn wir jede Form von irgendeiner Bitterkeit, die wir hier gehabt haben, bereuen, auch wenn wir vielleicht denken, das wäre gerechtfertigt gewesen. When Jesus went to the cross, als Jesus ans Kreuz ging, that was the greatest injustice in all of history. Das war die größte Ungerechtigkeit der gesamten Geschichte. I want to show you a verse. Can you throw that verse up for me, Michael? Ich möchte euch gerne einen Vers dazu zeigen. This is from John 8, verse 24. In Johannes 8, Vers 24. Jesus is speaking to the religious leaders of the day. Da spricht Jesus zu den religiösen Führern der damaligen Zeit. People who, when they walked into a room, people would go like, wow. Leute, die, wenn sie da in den Raum kamen, man vor Ehrfurcht erstarren würde. I wish I was like them. Wow. Wünschte, ich wäre wie sie. Wow. They were the Pharisees. They were dressed religiously. Das waren die Pharisäer. Sie waren so religiös gekleidet. They were the holy people of the day. Sie waren die heiligen Leute der damaligen Zeit. Jesus was constantly in conflict with them. Aber Jesus hatte permanent Konflikte mit ihnen. And then he says this to them. Und dann sagt er das Folgende zu ihnen. Unless you believe that I am who I claim to be. Es sei denn, dass ihr aber an mich glaubt, dass ich der bin, der ich bin. You will die in your sins. Werdet ihr in eurer Sünde sterben. He was talking about their physical death. Und er sprach da über ihren physischen Tod. But you know what? People are dying in their sins before they die. Aber wisst ihr was? Menschen sterben in ihren Sünden, bevor sie boxes and boxes sterben. And boxes of issues. Und sie werden zerdrückt, einer von diesen verschiedenen Schachteln, verschiedenen Dingen in ihrem Leben. That are just killing us and killing die sie einfach ersticken every und sie einfach kind umbringen. Of selfish thing and it seems so hopeless. Diese ganzen selbstsüchtigen Dinge, die einfach jede Hoffnung rauben. But God sent his love. Aber Gott hat seine Liebe da hineingesandt. In the form of forgiveness and mercy. In der Form von Vergebung und Barmherzigkeit, um uns zu reinigen. Now he said, unless you believe that I am who I claim to be. Es sei denn, dass ihr glaubt, dass ich tatsächlich der bin, von dem ich behaupte, wer ich bin. Who did he claim to be? Was hat er behauptet, wer er sei? Let's go to the Gospel of Matthew. Gehen wir zum Matthäus-Evangelium. Jesus is hanging on a cross. Jesus hängt am Kreuz. He's suffering unbelievable torture. Er leidet einfach unglaubliche Qualen. He said to the Pharisees, "When you lift me up." Er sagte nur zu den Pharisäern, wenn ihr mich erhebt. When the Son of Man is lifted up on a cross. Wenn der Sohn des Menschen erhoben sein wird am Kreuz. Then you will know who I am. Dann werdet ihr wissen, wer ich bin. He's on the cross. Und da hängt er am Kreuz. This is what people were saying. Und das ist das, was die Menschen sagten. He trusted in God. Er hat Gott vertraut. Let God rescue him. Der erlöse ihn doch. Now, if he delights in him, wenn er Gefallen an ihm hat, for he said, denn er hat gesagt, I am the Son of God. Ich bin Gottes Sohn. Read Matthew 27. Lies Matthäus 27. It's all about mockery toward Jesus claiming to be the Son of God. Da geht es nur um einfach diesen Spott darüber, dass Jesus behauptet, the Pharisees said, if you are the Son of God, come down from the cross. Die Pharisäer sagen, wenn du der Sohn Gottes bist, komm doch vom Kreuz herab. Even the two guys who were crucified with him. Selbst die beiden Männer, die neben ihm gekreuzigt waren. It says they were saying the same thing. Die Da heißt es, sagten das Gleiche. Come on, you're the Son of God. Komm, du bist doch der Sohn Gottes. Komm, sieh doch zu, dass wir hier runterkommen. Sie haben ihn verspottet. Und verspottet. But you know what happened? Aber wisst ihr, was geschah? About 3 hours later or so, 3 Stunden später etwa. One of the thieves, one of the criminals, einer dieser Verbrecher sagte, he turns to Jesus. Er wendet sich um und dreht sich zu Jesus and he says, Lord, und sagt, Herr, remember me, erinnere dich an mich, when you come into your kingdom. Wenn du in dein Reich kommst. It took a little while. Es hat etwas Zeit gebraucht. But as you saw Jesus hang there, you realized this is no normal person. Aber als sie ihn da betrachteten, wie er da hing, da erkannten sie, das ist keine normale Person. No cursing, da ist kein Fluch. No anger. Da ist kein Zorn. This man is free. Dieser Mann, er hängt dort frei. He is at peace. Er hatte Frieden. He's superhuman. Er ist übermenschlich. He is the Son of God. Er ist der Sohn And Gottes. I love this when Jesus turns to this man. Und ich liebe das, wie sich dann Jesus diesem Mann zuwendet. And he says, I promise you, ich verspreche dir, today, heute noch you will be with me, wirst du mit mir sein in paradise. Im Paradies. How about you? Wie ist das mit euch? If you were to die today, wenn du vielleicht heute sterben würdest. And besides this, just before I finish on that, when he died, als er starb, the moment he died, the earth shook. Im Moment, da er starb, bebte die Erde. The scripture says that all of the soldiers, all of them, die Schrift sagt, dass alle der Soldaten dort, not just one, all of them said, einer, this was surely the Son of God. Wahrlich, dies ist der Sohn Gottes. What do you think today? Was denkst du? Only the Son of God can forgive sin. Nur der Sohn Gottes kann Sünde vergeben. I want to pray with you. Ich möchte mit dir beten. In simple faith. In ganz einfachen Glauben. To ask Jesus, the Son of God. Einfach Jesus zu bitten, den Sohn Gottes. Who is alive today? Der heute lebt. Who knows our names? Der unseren Namen kennt. Whose spirit is present with us? Dessen Geist einfach unter uns ist gegenwärtig. Where two or three are gathered in my name. Denn er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind. I am in the midst. Da bin ich in ihrer Mitte. He's here today. Er ist hier. He's to be received today. Er ist hier, um empfangen zu werden. And he will fill my heart. Und er wird mein Herz füllen. And he will cleanse me. Und mich reinigen. And he will replace all of those boxes. Und all diese Kisten wird er ersetzen. With his peace. Mit seiner Liebe, mit seinem Frieden. His joy. Mit seiner Freude. With his love. Mit seiner Liebe. Do you believe that today? Glaubt ihr das? Would you like to have that today? Wollt ihr das haben? This is your moment. Das ist ein Moment für It's dich. No accident that you're here. This is your moment. Das ist kein Zufall, dass du hier bist. Es ist ein Moment für dich. There was a guy on a cross. Da war dieser am Kreuz, dieser that eine. That was his moment. Das war sein Moment. Where he crossed paths with Jesus Christ. Wo er Jesus begegnet ist. You may never have another person in your life ask you to pray this prayer. Vielleicht hast du nie wieder in deinem Leben diese Chance, dass eine Person kommt und dich um dieses Gebet bittet. I would like to pray with you today. Dieses Gebet, was ich jetzt mit dir beten möchte. But when we pray, wenn wir beten, I want you to pray with your lips. Möchte, dass du einfach mit deinen Lippen I want mitbetest. You to pray very quietly and speak it. Ganz leise, aber mitbetest. To yourself, but you gotta say it. Dass es aussprichst für dich selber. That's what the Bible says. Speak it. Die Bibel sagt, sprich es aus. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, you see us today. Vater im Himmel, du siehst uns heute. You see all of our hearts. Du siehst all unsere Herzen. You were the one who brought us here today. Du bist derjenige, der uns hierher gebracht hat. I pray for this moment. Ich bete für diesen Moment, that it would be eternal. Dass er ewig ist. That it would be the beginning of eternal life. Dass einfach der Anfang von ewigem Leben ist. A new life. Einem neuen Leben. Pray with me. Bete mit mir. A simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. Say, sag einfach, God in heaven. Gott im Himmel. Say those words, God in heaven. Sprich es aus, Gott im Himmel. Forgive me. Bitte vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Forgive me. Vergib mir, Herr. And cleanse me. Reinige mich. Please. Bitte. Be my father. Sei mein Vater. Cleanse my heart. Reinige mein Herz. Of all my guilt. Von all meiner Schuld. Of all my hurts. All diese Verletzungen. Of all my pain. All dieser Schmerz. Cleanse me. Reinige mich. Please. Bitte. I receive your love. Ich empfange deine Liebe. By faith. Einfach im Glauben. In Jesus' name. Und ich bitte in Jesu Namen. Let's all say that. In Jesus' name. In Jesu Namen. In Jesus' name. In Jesu Namen. And for the church today. Und für die Gemeinde. Maybe you're a Christian 15, 17 years. Vielleicht bist du Christ, vielleicht seit 15 Jahren, vielleicht seit 17 Jahren. But you're bitter toward your mom. Aber du bist verbittert gegenüber deiner Mutter. Or you're a mom that's bitter toward your kids. Oder vielleicht ist es die Mutter, die verbittert ist gegenüber den Kindern. Person. Du bist einfach eine bittere Person. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Way, way deep in the soul, there's little boxes of bitterness. ganz tief in der Seele sind irgendwo vergraben, diese Kisten, in der diese Bitterkeit drin ist. Have displaced anger. Und wir haben diesen Zorn, der einfach deplatziert ist. Outbursts. Einfach so Zornausbrüche immer wieder. That come from that little box way in the soul. Und das sind Zornausbrüche, die kommen da aus der Tiefe der Seele, aus dieser kleinen Kiste dort, dieser Schachtel. I pray this morning that you would do a miracle. Und wir bitten heute früh, dass du ein Wunder tust. That you would delete that box. Dass du einfach diese Schachtel löscht, weg. Delete it. Entferne sie. Gone forever. Für immer weg. Please, Lord. Bitte. Do a miracle in our hearts. Mach ein Wunder in unserem Herzen. Heal us. Heile uns. Through your love. Durch deine Liebe. Through your mercy. Durch deine Barmherzigkeit. Through your forgiveness. Durch deine Vergebung. I pray this morning. Darum bitten wir dich heute. Pray those words. Bete diese Worte. God. Gott. Delete that box. Entferne diese Kiste. Forgive me. Und vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.